Kundgabe 8477. Empfangen am 24.04.1963. Es gibt keinen Zufall. Nichts ist willkürlich. Glaubet es, dass es keinen Zufall gibt, sondern dass alles göttliche Fügung ist und dass sich eines jeden Menschen Lebenslauf abspielt nach göttlichem Willen. Denn was auch nicht meinem Willen entspricht, das ist dann meine Zulassung, um für euch einen geistigen Vorteil zu schaffen, wenn ihr alles in der rechten Weise ausnützet. Doch ihr seid nicht einer blinden Willkür überlassen. Ein jedes Erleben während eures Lebenswandels hat seine Begründung und dienet einem Zweck. Was ihr jedoch daraus machet, ist euch selbst überlassen, weil es um die Erprobung eures Willens im Erdenleben geht. Und auf das ihr nun alles Geschehen recht auswertet, solltet ihr euch immer meinen Beistand erbeten, und wahrlich, ihr werdet recht denken und handeln, weil ich selbst euch nicht falsch führen werde, wenn ihr euch von selbst mir anvertraut. Und so ist alles, was an euch herantritt, von mir bestimmt oder zugelassen zum Zwecke eurer Vollendung. Seid ihr nun ständig mit mir verbunden durch Liebewirken, inniges Gebet oder Gedanken, die mir gelten, so könnet ihr auch dessen gewiss sein, dass ihr nicht wider meinen Willen denken und handeln werdet, denn ich werde dann jedes Tun von euch segnen, und ihr werdet ausreifen an euren Seelen. Und so sollet ihr alles, was täglich an euch herantritt, betrachten als mein direktes Wirken an euch. Denn ich lenke alle Fäden, ich knüpfe Bindungen an, ich führe zusammen, die mir dienen sollen, und nütze jede Gelegenheit aus, euch Menschen einzuführen in die Wahrheit, die ihr diese innig begehret. Denn dies ist in der letzten Zeit das Wichtigste, weil von der Wahrheit allein das Bestehen der Willensprobe abhängt, die euer Los bestimmt in kommender Zeit. Es werden Lichtfunken aufblitzen auf der Erde und die dunkle Nacht zerreißen. Doch immer nur wenige streben diesen Lichtfunken zu. Die Mehrzahl aber fühlt sich wohl in der Nacht und flieht das Licht. Doch auch Blendlichter werden aufleuchten und Verwirrung stiften, denn ihr Schein wird nicht bestehen bleiben und die Menschen in tieferes Dunkel stürzen als zuvor. Wo aber das Verlangen nach Licht vorhanden ist, dort wird sich auch das Dunkel lichten und die Menschen werden herausfinden zum Licht des Tages. Euch allen soll Licht werden, die ihr danach verlanget. Und immer solltet ihr nur aufmerken, von wo euch ein Licht entgegenstrahlt. Wenn es helle Leuchtkraft hat, wird es euch wohltätig berühren. Ihr werdet das Dunkel durchdringen können und glücklich sein, ob des Lichtes, das euch leuchtet. Jedoch Blendlichter werden euch verwirren. Ihr werdet keine volle Klarheit finden und euch daher nicht wohlfühlen können, wenn es euch um die reine Wahrheit geht, wenn ihr ernsthaft nur nach der reinen Wahrheit verlangt. Ich aber kenne die meinen, und also kann ich sie auch ansprechen, und sie werden die Stimme des Vaters erkennen. Und so wie ich selbst sie ansprechen kann, sind sie gerettet für Zeit und Ewigkeit. Und darum ist für euch Menschen nur das eine wichtig, dass ihr keinen Weg allein gehet, ohne mich um Führung gebeten zu haben. Denn dieses Gebet garantiert euch meinen Schutz und meine Hilfe, wo ihr allein noch zu schwach und unerfahren seid, ein rechtes Licht von einem Blendlicht zu unterscheiden. Ich aber lege euch die rechten Gedanken in das Herz, und ihr werdet euch dann auch immer in der Wahrheit bewegen, weil ihr sie suchet. Ich kann mir allerorten Gefäße zubereiten, die also alle Bedingungen erfüllen, die das Wirken meines Geistes in ihnen zulassen. Und wer erweckten Geistes ist, der weiß es auch, ob und wann ich selbst spreche, denn meine Schafe erkennen meine Stimme. Und wenn ich Offenbarungen zur Erde leiten kann, dann sorge ich auch für deren Verbreitung. Doch auch mein Gegner tut das Gleiche, indem auch er sich zu äußern sucht den Menschen gegenüber, die leichtgläubig sind und ihm sein Wirken ermöglichen, und auch er wird den Irrtum zu verbreiten suchen und Menschen finden, die ihm behilflich sind. Dennoch wird die Wahrheit leuchten wie ein hell strahlendes Licht, während der Gegner nur Blendlichter anzuzünden vermag, welche die Finsternis nur verstärken, aber nicht verjagen. Der freie Wille muss aber den Menschen belassen bleiben, und dieser freie Wille muss die Wahrheit ernstlich begehren und sie von mir selbst erbitten. Amen.